Hingerotzt und abgeknallt fand man sie im dunklen Wald. Polizei und Försterbub fragten sich, wer sowas tut. Gesetze, die sind ein Grund für Leichen und deren Fund. Kann man die Täter fassen, muss man sie laufen lassen. Demokratie, Demokratie. So gut wie heute war sie nie. Demokratie, Demokratie. Schnapp deine Beute und verschieb. SBU und Krillitei halten sich die Rücken frei. Kleiner Bürger wird verheizt, sieht die Konten in der Schweiz. Politik, das ist ein Sack, Promi-Bonus gut verpackt. Kann man die Schweine fassen, muss man sie laufen lassen. Demokratie, Demokratie, so gut wie heute war sie nie. Demokratie, Demokratie, schnapp deine Beute und verschieb. Quatschen links und leben rechts, Superstars, die reden Blech. Zigarette und ein Glas, nur Ernst August, der macht Spaß. Armutshetze, RTL, Hans und Bärbel urteilen schnell. Kann man die beiden fassen, muss man sie laufen lassen. Demokratie, Demokratie, so gut wie heute war sie nie. Demokratie, Demokratie, schnapp deine Beute und verschieb. Daily Soaps und Talk ab 11, Jörg der Hetzer hetzt fürs Geld. Kurz vor 8, da wird gequist, falls der Prinz nicht wieder pisst. Gläubige haben Frau erhängt, weil sie keine Kinder schenkt. Kann man die Typen fassen, muss man sie laufen lassen. Demokratie, Demokratie, so gut wie heute war sie nie. Demokratie, Demokratie, schnapp deine Beute und verschieb. Waffengelder nach Nahost, Hamburgs Penner frieren im Frost. Der Senat kennt Armut nicht, weil niemand die Wahrheit spricht. Schwarze Gelder, Drogendeal, Hauptbahnhof wird Reiseziel. Kann man die Dealer fassen, muss man sie laufen lassen. Demokratie, Demokratie, so gut wie heute war sie nie. Demokratie, Demokratie, schnapp deine Beute und